Account, deine Braut, ich mach sie fest, sie denkt, es wäre Blow, aber diesmal ist es Crack. Eingezeigt, hab mich gesetzt in dein nett gemachtes Nest und trage die Klamotten, die du bei dir liegen lässt. Yeah. Endlich nie mehr vor Lidl Hänger. Ich krieg einen Steifen, sie ne Kiefersperre. Und bevor sie merkt, was gerade passiert, ist sie auf so vielen Arten auch schon abhängig von mir. Billiges Crack und Panzertipp. Sie will ein Kind von mir, kriegt aber AIDS. Der Grund, dass es in deiner Bude so stinkt. Doch zum Glück bin ich süß und weck deine Mutter ins Ding. Meine Alte sagt, dass sie's nicht aushält mit mir. Alle meine Sachen wirft sie raus vor die Tür. Ich könnte Blumen kaufen, einen Strauß, doch wofür? Ich brauch nur Panzerband und billiges Crack. Panzerband und billiges Crack. Meine Alte sagt, dass sie's nicht